Ich fragte, wo zu Freundschaft gut sein kann. My Little Pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein und oben.